Fluxusion. Gut, immer noch 20 Mark, die ich jetzt noch hab. Dafür kauf ich Nudeln. Den Rest behalte ich für Klopapier und für Zahnpasta. Dann ist aber Schluss. Kann ich sein wie du? Willst du so sein wie ich? Verschwenden wir doch unsere Kräfte nicht. Du gehst durch den Sonnenschein. Was du nicht willst, das kann nicht sein. Und alle Menschen sind nett zu dir und besorgen dich und hören dir zu. Fragen, geht es ihnen gut? Kann ich sein wie du? Willst du so sein wie ich? Verschwenden wir doch unsere Kräfte nicht. Willst du sein wie ich? Kann ich so sein wie du? Was der andere kann und hat, sagt, wollen wir das partout. Die geile Zeit von morgen.